das weiße Papier und keine Idee, keine Muße. Vor mir die kahle Wand. Nicht ein Wort oder eine Silbe. Das weiße Papier bleibt weiß. Aber vielleicht klappt es später noch. Und ich schreibe.